wegen ungeschriebenen Arbeiten. Harmonisches Vorbeiziehen, nix muss sich verteidigen. Kein Grübeln, ob ich mich verbessern sollte. Keine Kopfschmerzen, der Tag ist genau wie gestern heute. Gedankenlos sieht man mich am Grasstängel ziehen, ohne sich einen Kopf zu machen. Es sei hier nicht beliebt, die Welt schaukeln lassen. Beine in die Luft, mein Kopf brennt nicht aus, denn er zieht Lust. Kein Schwitzen wegen Pflichten im Beruf, keine Entlassung, obwohl ich den Arzt mehrmals aufsuch. Wir lernen nicht, nein, doch sind nicht abgehoben. Nein, wir sind an der Welt vorbeigeflogen. Ich kann das tun, was ich schon weiß. Ich hoffe, diese Zeit geht niemals vorbei. Sagt mir, ich sei für eure Welt nicht zugänglich und verdonnert mich auf Zivildienst lebenslänglich. Ich will ein Leben lang Zivi sein, ein Leben lang mich befreien. Keinen Druck, keine Zwänge, keine Pflichten, die ich verdränge. Ich will ein Leben lang Zivi sein, ein Leben lang mich befreien. Keinen Druck, keine Zwänge, keine Pflichten, die ich verdränge. Es ist meine Arbeit, doch ich fühle mich wie auf Urlaub. Ich habe Spaß, du hast dein Leben verkauft. Abends auf dem Heimweg mit Bier in der Hand ziehe ich mit Freunden um die Häuser ein Leben lang. Um am nächsten Tag auf Arbeit auszunüchtern, hörst du manchmal ganz leise diese Stimmen flüstern. Sie sagen, ich sei der glücklichste Mensch auf dieser Welt, denn er macht das, was er hat und ja, und ihm gefällt. Ich bin da und das reicht auch schon aus. Habe Teil an meinem Leben, ich gebe heute ein aus. Die ganze Welt dreht sich, doch ich bleibe stehen. Ich geh die Sache ruhig an, muss nicht alles verstehen. Es gibt keine guten oder schlechten Zeiten. Ich muss nicht fluchen oder ständig weinen. Zivi, FSJler, bin freiwillig hier. Wenigstens ein Sinn im Leben, bevor ich mich unbegreiflich verliere. Ich will ein Leben lang Zivi sein, ein Leben lang mich befreien. Keinen Druck, keine Zwänge, keine Pflichten, die ich verdränge. Ich will ein Leben lang Zivi sein, ein Leben lang mich befreien. Keinen Druck, keine Zwänge.